Dies ist Geek Freaks Folge Nummer 13. Ein Reiskorn verbreitet Angst und Schrecken. Geek Freaks gibt's hier immer zum Anhören und Herunterladen auf archive.org, mithilfe von TuneIn Radio, über euren Lieblingspodcatcher und jetzt ganz neu auch auf Spotify. Einfach nach Geek Freaks suchen und ihr müsstet das schon finden. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Geek Freaks. Mein Name ist Thomas und mit mir ist heute, wie die letzten Male immer auch, der Björn. Moin. Moin. Ja, wir haben uns schon lange, lange nicht mehr zurückgemeldet. Hat verschiedene Gründe. Jetzt sind wir wieder da. Hoffentlich dann auch ein bisschen regelmäßiger. Ihr seid's nicht albern. Und wir haben dieses Mal wieder ein paar mehr oder weniger interessante Themen. Und ich würde mal vorschlagen, wir würden mit Windows 10 anfangen. Klingt nach einem Plan, ist vor allem relativ aktuell die Geschichte. Genau, und zwar das Windows 10 18.09 Update. Also Oktober Update, ich glaube ja, ist mittlerweile so. Genau, Oktober Update. Genau, soll. Wann, morgen oder nächste Woche erscheinen? Ich glaube morgen, ne? Nee, ist schon raus. Okay. Seit 2. Oktober. Ja, aber ich meine halt als Upgrade für Nein, Access. du kannst direkt an dem Tag noch runterladen. Über Windows Update. Unter anderem. Okay. Weil, so wie ich verstanden habe, sollte das ja erst mit Patch Tuesday erscheinen und der müsste morgen sein. Naja, also wie gesagt, es ist raus. Und zumindest bei mir läuft es ja schon etwas länger sehr vernünftig. Aber okay. Einige, ich will jetzt mal sagen, Tech-Portale meinen ja, den Sturm im Wasserglas heraufbeschwören zu müssen. So, ja, und es fehlen Dateien nach dem Update. Was allerdings, wenn überhaupt, sehr klein dazu geschrieben wird, damit von keine Ahnung wie vielen Windows 10 Nutzern weltweit, die jetzt schon das neue Update einsetzen, gerade mal 30 Nutzer betroffen waren. Klar, hat Microsoft entsprechend reagiert, hat das Update zurückgezogen, aber es wird trotzdem der Sturm im Wasserglas hier heraufbeschworen. Okay, aber wenn ich gerade zurückdenke, ist sowas in der Geschichte von Windows 10 schon mal passiert? Okay, ja, das Anniversary Update hat man ziemlich verhauen. Aber ich meine, danach gab es noch keine größeren Probleme, was das Update anging. Zumindest sind mir jetzt keine bekannt. Also ich muss sagen, ich für meinen Teil habe mit Windows 10 eigentlich ja seit der ersten Version kaum bis gar keine Probleme. Also, ich hatte mit der ersten Version Probleme, aber das ist ja seitdem jetzt auch nicht mehr. Wobei man natürlich sagen muss, dass ich Windows 10 jetzt nur noch auf meinem Surface einsetze und deshalb das nicht mehr so mitkriege. Gut, ich nutze es ja quasi überall Surface. Auf meinem Rechner, ich nutze auf Redaktionsserver, läuft jetzt inzwischen Windows Server 2019. Okay. Da bin ich voll drin in der Geschichte. Ich benutze es halt auf meinem Surface und auf, na okay, der Xbox One, aber das ist ja wieder eine andere. Es ist ja quasi Geschichte. Ein angepasstes Windows, genau. 10, wenn du so. Ja, und da ist dann einigen Leuten beim du sagst jetzt 30, ich weiß nicht, ich habe die Zahl jetzt nicht. Also ungefähr von 30 Nutzern ist so bei Reddit und Co. ist die Rede. Gut, das sind wahrscheinlich noch, oder es könnten wahrscheinlich noch mehr sein von, also nicht jeder Nutzer meldet sich halt, die berühmte stille Mehrheit. Aber wir gehen jetzt einfach mal von der Zahl aus, die wir da haben, also zumindest tue ich das. Da ist es für mich einfach ein Sturm im Wasserglas, wie es sehr gerne gegen Microsoft, aber auch Apple oder Dauer in der Größe gefahren wird. Also wir müssten das vielleicht noch einmal genauer spezifizieren, was überhaupt passiert ist. Und zwar ist den Leuten aufgefallen, dass sie nach dem Upgrade auf die 18.09-Version, Oktober-Update, dass da Dateien im Ordner, ich glaube, das war nur der Ordner eigene Dateien, persönliche Dokumente. Also was jetzt genau fehlt, kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, weil bei mir funktioniert's. Das Einzige, was ich dazu jetzt von technischer Seite her sagen kann, ist, bedarf einer speziellen Nutzerkonfiguration über die GPOs. Okay. Und was auch ist, die Dateien sind quasi nur wie im Papierkorb. Also das heißt, ich kann jetzt irgendein Freeware-Datenrettungsprogramm einsetzen oder ich nehme halt doch irgendwas höherpreisiges, wenn ich das schon habe. Kann dann damit meinen Kram problemlos wiederherstellen. Also es ist nicht so, wie hier ich teilweise wirklich die letzten Tage gelesen habe. Ja, und es ist alles unwiederherstellbar weg. Okay, weil so habe ich das auch gedacht, dass es danach unwiederherstellbar weg ist. Also dass es quasi weg ist. Nee. Okay, das ist interessant, ja. Deswegen sage ich Sturm im Wasserglas. Okay, ich meine, es ist schon richtig von Seiten Microsoft zu sagen, okay, wart mal lieber noch. Das ist durchaus richtig. Ich finde es allerdings nicht richtig, was ja diverse Tech-Portale machen. Damit ja wirklich irgendein Mist erzählt wird. Aber gut, Clickbait. Darüber finanzieren sich solche Buden leider. Ja, das Einzige, was ich halt, mitbekommen habe, ist, dass gesagt wurde, okay, das ist Microsoft irgendwie schon seit einem halben Jahr bekannt. Irgendwie seit der ersten Insider-Version und man hat es halt bis heute nicht gefixt. Na gut, da gibt es jetzt, soweit ich weiß, von Microsoft keine Stellung dazu. Allerdings oder nichts offiziell eingestanden bzw. dementiert wird, würde ich da mich persönlich mit solchen Behauptungen doch zurückhalten, aber das kriegen ja leider nicht alle hin. Ja, also wie auch bei den letzten Updates lautet mein Tipp immer, wartet mal 2-3 Updates ab. Dann lösen sich die Probleme in der Regel von alleine. Das war ja bei jeder Windows-Version so. Und gut, ich selber halte mich nicht immer daran, weil ich dann schon denke, oh cool, was ist da jetzt Neues? Was kann ich jetzt Neues ausprobieren? Was kann ich jetzt Neues machen? Aber dann lebe ich auch mit den Konsequenzen. Beziehungsweise für mich ist es jetzt nicht so schlimm, wenn auch die Dateien aus meinem eigenen Dateienordner für immer gelöscht wären. Weil ich habe die sonst noch irgendwo anders rumfliegen. Genau das war eigentlich auch sowas, was ich mir dann so gedacht habe, wer kein Backup seiner Dateien hat, Pech gehabt. Deshalb hier nochmal ein kleiner Hinweis, dezent. Backups. Egal wie, fast egal wo. Wer jetzt kein Geld ausgeben will, Microsoft hat es übrigens auch integriert. Ist das so? Ja. Die haben diese Lösung über OneDrive, ne? Nee, nicht OneDrive. Du hast direkte Windows-Sicherung. Ja, okay, gut, das, aber das ist ja wieder was anderes. Also. Aber es gibt was. Bei Apple ist natürlich die Time Machine ein bisschen komfortabler. Das stimmt wohl. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt also alle Dateien, also ich habe ja generell synchronisieren sich meine Dateien ja mit meinem Redaktionsserver hier. Ich habe allerdings zusätzlich dann nochmal für die wichtigen Sachen habe ich bei mir ein Acronis laufen und TrueImage, der alle halbe Stunde alles Wichtige nochmal rüberzieht. Okay. Ich denke, für den normalen Nutzer reicht jetzt so eine Schattenkopie auf eine externe Platte völlig aus. Ja, und dann vielleicht auch nicht alle Stunde, sondern würde vielleicht auch alle 3 Tage oder alle Woche. Genau. Eben. Genau. Weil ich meine, die Bilder, die, ja, außer man macht jetzt richtig, richtig viele Bilder, denke ich mal, dass sich da in einer Woche nicht so viel ändert. Genau, aber je wichtiger einem die Daten sind, desto häufiger natürlich die Backups machen. Auch das ist logisch. Wenn jetzt jemand sagt, okay, diese Datei hier, die verändert sich in Jahren nicht mehr, dann bringt das jetzt auch nichts, sie jede Woche wieder mit rüber zu kopieren. Das ist halt bei Acronis, sag ich mal, der Vorteil, ohne da jetzt Schleichwerbung betreiben zu wollen, dass da halt inkrementelle Updates. Backups, nicht Updates. Genau. Irgendwas wollte ich noch zu Backup sagen und das ist mir jetzt gerade entflogen. Ach so, ja. Was ich oft gesehen habe, ist, dass viele Leute Backups machen von, naja, nicht so wichtigen Sachen. Und wenn es dann mal in die Hose geht, stellen die fest, oh, ich habe meine Fotos vom letzten Urlaub nicht gesichert, weil meine Festplatte voll war. Ja, da vielleicht mal drüber nachdenken, was einem wirklich wichtig ist. Davon ein Backup machen. Und die Musik, die man in stundenlanger Kleinstarbeit von CD gerippt hat oder so, ja gut, ich meine, wenn die weg ist, dann habe ich die CD noch irgendwo rumfliegen, dann ist das Problem. Aber die Urlaubsfotos, wenn weg, dann weg. Genau, also zwei Tipps mit dem Windows-Update, vielleicht nochmal einen Monat, vielleicht auch 2 Monate warten. Und Backups, Backups, Backups. Immer wichtig. Genau. Manch einer verfolgt ja auch die 3-2-1-Regel. Aber ja, muss nicht unbedingt sein. Kennst du übrigens die 3-2-1-Regel von Backups? Nee, das wäre eigentlich dann ein Thema gewesen, weil ich dich nach der Aufnahme noch. Da wo ich dich Genau. noch zu befragt hätte, quasi. Genau, also man sagt, man hat von den Dateien 3 Kopien. Also eine Kopie zum Beispiel auf meinem Rechner, mit dem ich gerade arbeite, eine Kopie auf eine externe Festplatte und eine Kopie auf in die Cloud zum Beispiel. Also wie bei mir eigentlich, kannst du klassisch sagen. Genau, 3 bedeutet 3 Kopien. 2 bedeutet auf mindestens 2 verschiedenen Datenträgern. Also einmal vielleicht Cloud, einmal externe Festplatte oder einmal auf DVD gebrannt und einmal auf externe Festplatte. Das ist völlig egal, je nachdem, wie es einem am besten passt. Und dann sagt man noch, okay, eine Kopie sollte man irgendwo lagern, nicht zu Hause. Weil wenn ihr dein Haus abbrennt, dann ist egal, wie oft du das gesichert hast, wenn es bei dir im Haus ist, dann ist es weg. Also sagen wir es mal so, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es nicht nur bei einem Hausbrand sehr nützlich ist, Dateien extern zu lagern. Weißt du, Okay. was ich anspiele, aber da kann man Ja, ja, irgendwann ja. später mal drüber reden. Ja, aber das war halt jetzt mal so ein, naja, so ein Beispiel von, wenn was schief geht, Ein eher Hausbrand. alltägliches Beispiel. Genau. Genau, dann vielleicht mal, ja, weiß nicht, bei Verwandten unterbringen, bei den Eltern vielleicht oder bei den Geschwistern oder vielleicht auch Auf bei. jeden Fall nicht, auf jeden Fall nicht beim Nachbarn, der am selben Haus wohnt. Genau, aber bei jemandem, auch dem man vertraut. Gut, Weil. wobei zusätzlich empfehle ich immer eine Verschlüsselung. Generell ja, aber gut, du kannst den Schlüssel verlieren und. Bruh. Ne, aber. Bin da schon ein sehr großer Freund von, muss ich zugeben, inzwischen. Okay, aber halt jemandem, dem man vertraut. Oder wenn man niemandem Ja. vertraut, dann nimmt man ein Bankschließfach. Okay, dann muss man der Bank vertrauen, aber. Ne. Das Thema ist echt. Gut, sind wir eigentlich hier schon durch, würde Genau, sind wir mit der Microsoft-Geschichte durch? Genau, ich. aber Kurz nicht. und bündig. Genau, aber wir hacken jetzt mal nicht nur auf Microsoft rum, weil das haben wir, denke ich mal, bis jetzt genug gemacht. Beziehungsweise ich finde eigentlich, wir waren sehr sachlich mit Microsoft. Okay. Wir. Nein, ist egal. Wir gehen jetzt mal zu einem anderen Hersteller. Und zwar Supermicro. Supermicro ist Weltmarktführer in dem Segment, in ihrem Segment, und fast niemand hat von denen gehört, würde ich mal so behaupten. Und zwar geht es da um Server. Genauer gesagt um Server-Mainboards. Das ist eigentlich lustig. Tagtäglich setzen wir auf Dienste, die quasi ohne sowas nicht funktionieren würden und keiner kennt den Hersteller. Mindest exactly. Außerhalb von den Insiderkreisen. Ich finde es immer wieder etwas belustigend. Ja. Das trifft ja natürlich nicht nur auf Supermicro zu, sondern es gibt auch einige Hersteller, die man klar. nicht kennt. Wenn man, mal so, ja, wenn man mal so im Auto guckt, was da so zum Beispiel drin ist, wo die Steuergeräte herkommen, dann wird man sich auch mal wundern, was da so alles draufsteht. Genau. Aber in dem Fall geht es um Supermicro. Und zwar werden deren Mainboards, wie viele andere technische Geräte, auch in China gefertigt. Das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Machen ja sollte viele. Man annehmen bis hierhin. Machen ja viele. So, nun hat Bloomberg herausgefunden, dass auf den Mainboards ein Mini-Mini-Chip integriert ist, der es ermöglicht, die Geräte ja zu hacken. Jetzt einfach mal so ohne ins genaue Detail zu gehen. Und naja, von außerhalb halt drauf zuzugreifen. Zum Beispiel aus China. Und ja, das Interessante ist, dass es bis jetzt noch niemandem aufgefallen ist, der diese Boards einsetzt. Was ja auch irgendwie verständlich ist, weil dieser Chip ist halt wirklich sehr, sehr klein. Ich frage mich, erinnern zu können, gelesen zu haben, er ist so groß wie ein Reiskorn oder so. Genau, ungefähr. Und das fällt dann nicht so direkt auf. Besonders wenn er in einer unauffälligen Stelle platziert ist. Beziehungsweise man erkennt ihn nur, wenn man weiß, wo er ist. So, und ja, das Spannende dabei ist, wen das betroffen hat. Oder mutmaßlich betroffen hat, weil da gibt es wieder widersprüchliche Aussagen, und zwar einmal Apple und einmal Amazon. So, und weshalb sage ich mutmaßlich? Weil Amazon und Apple sind selber am gleichen Tag noch an die Öffentlichkeit gegangen in einem Blogposting und haben gesagt, so, nee, sowas gab es bei uns nicht. Und wenn es so war, dann haben wir das halt sofort wieder entsorgt. Ja. Was daran mehr oder weniger spannend ist, ist, dass beide Unternehmen ja Aktiengesellschaften sind. Und wenn sie nicht die Wahrheit sagen würden, man ja von Täuschung ausgehen könnte. Und was passiert, wenn man die Anleger bzw. die Öffentlichkeit täuscht, sieht man am Beispiel Elon Musk. Ein sehr prominentes, aber sehr passendes Beispiel. Genau, der hat ja richtig einen auf Deckel bekommen von der Aufsicht in den USA. Weil ich sagen muss, das ist persönliche Meinung, aber ich fand ihn von Anfang an relativ unsympathisch und teilweise echt unglaubwürdig. Aber gut, soll jeder für sich selber entscheiden. Ja. Manch einer hält ihn ja für Halbgott, manch anderer für. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, bei den Super Micro Mainboard Hack. Genau, da gibt's auch wieder dann so, okay, man muss halt sehen, wenn halt Apple und Amazon jetzt on purpose mit Absicht lügen würden, dann das heißt, deren Aussagen, die sie getätigt haben, da müssten sie halt schon hinterstehen. Und die sagen, okay, die Geschichte von Bloomberg ist halt Bullshit. Auf der anderen Seite, ja. Also ich sag's jetzt mal so, spätestens bei Apple bin ich mir dann sehr sicher, mit an der Geschichte was dran ist. wenn selbst die das so offen zugeben. Wie meinst du jetzt? Also, dass diese Chips wirklich da waren oder dass halt... Ja, genau okay. Das. Naja, aber die haben ja gerade gesagt, die sind nicht da gewesen. Also. Nee, ich meinte jetzt eigentlich, selbst wenn Amazon da Mist erzählen würde, aber Apple am gleichen Tag noch damit um die Ecke kommt, also quasi mit der gleichen Story um die Ecke kommt, bin ich mir dann spätestens bei Apple relativ sicher, damit es irgendwo stimmt. Also, dass es die Chips nicht gab. Weil Bloomberg hat ja gesagt, die gab's. Und Apple und Amazon haben gesagt, nee, die gab's nicht. Also ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben, damit Apple gesagt hat, ja, wir haben in einem unserer Rechenzentren da was entdeckt mit komischem Traffic und so, haben das dann geblockt und haben die entsprechende Hardware dann entsorgt. Also das ist das, was ich gelesen hatte. Okay. Ja, ist ein bisschen eine komische Geschichte, weil das Apple Statement sagt halt, what business we got wrong. Und die sagen halt, okay, Bloomberg Business Week hat halt gesagt, dass Apple 2015 diese gefährlichen Chips gefunden hat. Und Apple sagt, nee, die haben wir nicht gefunden. Also das ist noch mich irgendwo gelesen sein, wird sie da was geblockt haben. Hier steht, auf der Webseite von Apple steht halt, Apple hat niemals bösartige Chips, Hardware-Manipulationen oder andere Angriffsmöglichkeiten auf ihren Server gefunden. Also eventuell habe ich jetzt auch gerade großen Mist erzählt und da entweder was falsch gelesen, falsch aufgefasst oder was auch immer. Genau, die sagen halt. Aber ich hatte das zumindest so in Erinnerung. Nee, die sagen halt, nee, Moment, wir haben nichts gefunden, da war nichts. Und Bloomberg hat's halt falsch verstanden. Deren Geschichte. So rum ist es halt. Dass Bloomberg sagt, okay, da waren die Chips und die hat Apple 2015 schon gefunden und niemandem was gesagt. Und Apple sagt, ne, bis heute haben wir nichts gefunden. Keine Ahnung. Ne? Und das macht das Ganze halt so ein bisschen, naja, spannend, weil, wie gesagt, Apple halt ein börsennotiertes Unternehmen ist. Und wenn die lügen, dann wird's richtig teuer. Und ich glaube kaum, dass Apple dann etwas sagt, was, oder auch Amazon, dass die was sagen, was halt nicht der Wahrheit entspricht, weil die wissen, dass es für sie teurer sein wird, als zu sagen, okay, ja, wir haben Mist gebaut und, oder, ne. Ja. Ne, deswegen ist diese Geschichte so ein bisschen komisch. Ich meine, dass sowas passieren könnte, ist klar. Warum es so irgendwo zutrauen, würde ich es diversen Staaten schon irgendwo. Exakt. Aber gut. Ich denke, da gibt es auch andere Möglichkeiten für. Ja gut, das ist halt eine insofern einfache Möglichkeit für die Chinesen, als dass das halt unentdeckt ist. Ja. Weil du musst halt wissen, wo genau das ist. Und kein Antivirenprogramm noch sonst was kann halt sagen, okay, da ist was Böses. Die einzige Möglichkeit, das zu entdecken, ist, die müssen sich ihren Traffic angucken und wenn die was Komisches feststellen, dann müssten sie da weiter in diese Richtung forschen. Aber das ist A, schwierig und B, langwierig. Ja, deswegen... Es ist auf jeden Fall unter aller Sau, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Egal, ob da jetzt wirklich was dran ist an den Anschuldigungen oder nicht. Aber sollte was dran sein, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, sollten sich diverse Betroffene dann mal sehr schnell an die Nase fassen. Genau. Was ja auch irgendwie spannend ist, das Ganze muss ja in China irgendwie da reingebaut worden sein. Und dann müssen da ja Mitarbeiter sein, die quasi eingeweiht sind. Also irgendwie ist das Ganze eine sehr ganz komische Geschichte. Und es ist nicht ganz klar, wer jetzt hier die Wahrheit spricht, wer lügt, ob jetzt mit Absicht oder nicht. Interessant ist auch, dass auf der Webseite von Bloomberg Business Week ist sogar ein Bild von dem Chip abgedruckt gewesen. Das Bild, das kommt mir irgendwo bekannt vor. Ja, ich habe da zumindest was gesehen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich ein Bild von genau dem Chip ist oder ob das nur ein, okay, Abbildung ähnlich Bild ist, weil dieser Chip hat, soweit ich das erkennen konnte, nur 3 Pins und wir brauchen einen Pin für die Versorgungsspannung, einen Pin für Ground. Bleibt ein Pin, ist schwierig irgendwie, was sie da gut genau gemacht haben mit dem Chip. Keine Ahnung. Du, muss ich jetzt zugeben, kenne ich mich jetzt nicht wirklich mit aus. Okay. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt quasi von 3 Leitungen eine frei hast, das dürfte doch zumindest theoretisch schon reichen. Das kommt drauf an, wie das genau funktioniert. Und um da gegebenenfalls, sag ich mal, irgendwas freizuschalten. Wo du dann sagst, ja, darüber kann ich dann mich quasi da breit machen. Weil, naja, eine Leitung, also viele. Viele Datenübertragungsprotokolle benötigen halt mindestens 2 Pins. Deswegen weiß ich nicht, also. Ist irgendwie. Wie gesagt, da muss ich zugeben, ich habe zwar mal was in Richtung Informatik gelernt, beziehungsweise Fachinformatik, aber so tief waren wir da nie drin. Ich bin da auch sehr froh drüber. Ist wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen her. Das ist richtig, so ungefähr, ne? 2011. Okay. Auch schon 7 Jahre. War es quasi vorbei. Und als Fachinformatiker lernt man wahrscheinlich auch nicht so viel von jetzt Elektrotechnik und wie das genau dann in der Tiefe funktioniert. Nee. Ja, ja. Das war bei uns nur ein sehr kurzes Randthema. Genau, aber es ist in dem Fall wirklich ein spannendes Thema. Weil auf der anderen Seite, wenn halt Bloomberg bzw. die Journalisten, die diesen Artikel geschrieben haben, wenn die lügen würden, das würde ja bedeuten, dass die deren, ja, ihre eigene Karriere verbaut haben. Ja, vor allem wäre es Rufschädigung auf höchstem Niveau. Deswegen sowohl Bloomberg Business Week ist sich sicher gewesen, okay, an der Geschichte ist was dran. Also Apple und Amazon sind sich sicher gewesen, okay, an der Geschichte ist nichts dran. Ja. Ist halt jetzt die Frage, wen war da mehr vertraut, aber gut, ich denke, das muss dann wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir diese Geschichte also irgendwie die nächsten Male wieder irgendwie kurz aufgreifen werden, weil da wird bestimmt noch einiges bekannt das gemacht. Das auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall noch einiges bekannt gemacht. Auf jeden Fall kann ich für mich sagen, die Geschichte ist sowohl glaubwürdig als auch unglaubwürdig. Und sprechen genauso viele Sachen dafür wie dagegen, dass diese Geschichte wirklich passiert ist. Dass sie in der Theorie passieren kann, das dürfte, denke ich mal, jedem klar sein, der ein wenig technisches Verständnis hat. Ob das jetzt in dem Fall wirklich passiert ist oder nicht, möchte ich mir kein Urteil zu machen. Und man muss halt sehen, was die Zukunft da so bereithält. Können wir, wie gesagt, nur abwarten. Genau. Gut, dann denke ich mal, schließen wir das Thema ab. Aber wir verlassen Apple nicht so ganz. Da hätte ich übrigens brandaktuell noch einen kleinen Einwurf. Bitte? es gab das erste Bugfix-Update für iOS 12. Okay. Behebt ja. Jetzt bei den XS-Modellen den Ladebug und dann steht noch irgendwas so ein WLAN-Problem bei 5 GHz. Okay, also das ist dann jetzt wahrscheinlich 12.0.1. Genau. Das hat mir mein iPhone lustigerweise bloß gerade angeboten. Ah ja, sehe ich auch gerade. Muss ich mal schnell meinen Code eingeben? Ja, bei mir bereitet das Update gerade schon vor. Ich war gerade nebenbei und habe mein Ladekabel geholt. Wie groß ist es bei dir? Moment. Schauen, ich habe nämlich glücklicherweise mal einen Screenshot gemacht. Aus diversen Gründen. 85,3 Megabyte. Bei mir auch, 85,3. Genau. Du hast aber einen 7er, oder? Ich habe einen 7er, ja. Aber bei mir ist ein 6S. Genau, und deswegen hatte ich jetzt gefragt. Ja, aber das ist halt nur ein kleines Update. Nichts neue Features, nur so ein paar Bugfixes. Die gibt's erst 12.1. Ja, mit 70 neuen Emojis. Eventuell im einen oder anderen Geschwindigkeitsboost, zumindest auf meinem iPad. Okay, wichtig, 70 neue Emojis. Wie bringt man Leute dazu zu updaten? 70 neue Emojis. Weißt doch, gib dem Affen Zucker. Okay, gut. Aber wir verlassen jetzt mal nicht die iPhones, sondern wir bleiben da. Und zwar gab's... Wann war das Event? Am 12.? Am 12.9.? Irgendwie so die Ecke, 12. oder... Auf jeden Fall Dienstag. War das nicht gerade nicht der Dienstag, weil der Dienstag ja der 11. September war und deshalb der 11. September ein denkbar unglücklicher Zeitpunkt ist für sowas? Ah, ich hab's vergessen, wann das war. Stimmt, es war tatsächlich der 12. Ausnahmsweise quasi. Genau, weil der 11. September halt... Ja. Relativ unpassend, nennen wir es jetzt einfach mal. Genau. Und da gab's 3 neue iPhones. 3 Stück. Und eine neue Apple Watch, aber... Ah, well. Also, ich war ja am Donnerstag im Apple Store in Dresden. Da konnte ich mir sie quasi schon mal angucken. Mhm. Also es ist quasi einmal einpacken, bitte. So. Gefühlt. Okay, also. Gekauft? Also, nee, also ich habe jetzt noch eine Series 1, das muss ich dazu sagen. Okay. Aber ich denke so auf Weihnachten oder so könnte man schon mal drüber nachdenken, am Ende auf eine Series 4 zu wechseln. Ich habe eine Series gar nichts, deswegen ist mir das auch egal. Meine Smartwatch ist hier so ein billig Casio-Ding, das zeigt mir die Uhrzeit an. Die Batterie hält ewig. Ich habe sie noch nie geladen. Ich glaube, die Uhr geht, oder noch nie gewechselt. Ich glaube, die Uhr geht schneller kaputt, bevor die Batterie leer ist. Deswegen für mich eine Smartwatch, die muss halten. Die muss mir die Zeit anzeigen. Dann ist sie ja nicht smart. Eine Smartwatch ermöglicht dir ja diverse Funktionen. Na, für mich ist es smart, wenn sie die Zeit anzeigt und hält. Wenn ich sie hinlegen kann und vergessen kann und in einem Jahr wieder raushole und merke, oh, sie zeigt mir immer noch die richtige Uhrzeit an. Perfekt. Also entgegen den Problemen vieler anderer, muss ich sagen, ich komme mit meiner Series 1 2 Tage hin, inklusive Schlafmessung. 2 Tage? Tage und zweimal schlafen quasi. Aber ich kriege mindestens 2 Jahre, wenn nicht noch mehr. Dafür füttert deine Uhr dein Handy nicht mit Daten. Nee, das ist richtig. Aber ich habe auch einen Wecker. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber ich finde es relativ nützlich. Ich habe auch einen Wecker. Und ich habe auch eine Stoppuhr. Und einen ewigen Kalender habe ich auch. Cool. Und Weltzeit. Aber du hast keinen Siri. Ich habe keinen Siri. Nee. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, mir auch irgendwann mal eine Apple Watch zu kaufen, aber irgendwie, bei dem Preis, weiß nicht. Also 400 Euro. Sehe ich für mich jetzt nicht. Muss wirklich sagen, ich spiele durchaus mit dem Gedanken, da abzugraden. Oh. Okay, aber na, ich habe das jetzt nicht so ganz mitbekommen. Was kann die Apple Watch 4, was die 3 nicht kann? Größeres Display, okay. Schnellerer Prozessor. Ja. Quasi so die üblichen Verbesserungen und leider vorerst nur in den USA möglich. Allerdings da auch erst zu, ich glaube, ab Dezember oder so. Mhm. Kann die Series 4 jetzt ein EKG schreiben? EKG, cool. Was ich mitbekommen habe, ist ja diese Falldetektion, dass wenn man fällt, dass die Apple Watch das dann irgendwie. Das irgendwie kommt erkennt. Auch noch dazu, genau. Genau, und das mit dem EKG habe ich auch mitbekommen. Und musste danach immer lachen, weil bei jeder anderen Ankündigung habe ich jetzt gehofft, so, oh, das kann übrigens auch ein EKG aufnehmen und unser neues iPhone kann jetzt auch ein EKG aufnehmen. Kam leider nicht. Aber fände ich irgendwie witzig. Interessant, muss ich sagen, wird dann für mich der Vergleich, wenn es dann irgendwie möglich ist, wenn du ja auch hintenrum die EKG-Funktion bei uns in Deutschland zu nutzen. Weil ich dann auf jeden Fall hergehen werde und werde es mal vergleichen mit einem klinischen EKG. Gut, klar. So die Genauigkeit betrifft. Ich glaube, ein richtiges EKG kann ja auch mehr quasi Werte aufnehmen als jetzt. Ja, du hast Apple jetzt bei der EKG. Apple Watch hast du jetzt grundsätzlich erstmal ein Einkanal-EKG. Aber es ist trotzdem, sag ich mal, zeigt, wo es irgendwann hingehen wird. Ich sag's dir, irgendwann stehen wir auf. Nein, nicht du. Mein Echo hat gerade hier gedacht, dass ich mit ihm rede. Was wollte ich sagen? Also irgendwann stehen wir auf, weißt du, gehen ins Bad, morgens auf Toilette und dann stehen wir am Spiegel. Spiegel steht schon, ey, überprüf mal deinen Bluteisenwert. Es könnte sein, dass da was nicht stimmt. Muss ich aber sagen, fände ich allerdings persönlich spannend. Ah, müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie es halt umgesetzt ist. Genau. Deswegen aber muss ich sagen, fände ich das spannend. Vor allem, jetzt sehe, was du allein in Apple Health theoretisch schon protokollieren kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel in Shortcut, da trägt mir meinen Koffeinkonsum ein. Wissenschaftler haben ja herausgefunden, jetzt, okay, ändert sich immer, dass 5 bis 6 Tassen Kaffee am Tag wohl gesund sein sollen. Weiß. Also, Leute trinken. Leute trinken mehr Kaffee. In einem Monat oder vielleicht auch 2 heißt es dann wieder, hey, jeder Tropfen Kaffee ist schon schädlich für. Ach, weißt du. Man lebt nur einmal. Exactly. Ach so, wir sollen ja weniger Anglizismen benutzen. Ich weiß nicht, ob du die Rede von Frau Dr. Angela Merkel mitbekommen hast, auf dem war das Parteitag der Jungen Union, glaube ich, wo sie gesagt hat, dass benutzt weniger Anglizismen. Solange es mich beruflich nicht betrifft, vermeide ich derartige Informationen. Gut, aber back to iPhone. Da war wieder ein englisches Wort. Jo, wir haben 3 Modelle. XS, XS Max und XR. Und eins vorweg, oder die heißen ja eigentlich 10S, 10S Max und 10R. Und eins vorweg, das Design, was wir seit dem iPhone 6 kennen, ist jetzt endgültig Geschichte. Leider. Ja, also No Touch ID. Dafür Face ID. In allen Modellen. Ja, ich finde schade, dass man Touch ID komplett weggenommen hat. Also, ich muss sagen, ich mag meinen Touch ID nach wie vor. Ich auch. Man hätte das vielleicht auf die Rückseite packen können oder irgendeine Lösung hätte Apple das schon gefunden. Ich habe da eher den Gedanken, dass Apple halt versucht, ihr Face ID mit aller Macht irgendwie durchzuboxen. Gut, kommt ja jetzt wahrscheinlich auch im neuen iPad Pro, wenn die Leaks stimmen. Zumindest im. Aber ich bin halt. Touch ID ist. Braucht dieses Face ID Gedöns, Quatsch, alles nicht. Also ich muss sagen, was wo halt für mich bei Touch ID der große Vorteil liegt, ich bin ja aktiver Apple Pay Nutzer, wer mich kennt, weiß das. Ich hab das Ding quasi in der Hosentasche, tipp zweimal drauf und hab's schon entsperrt. Ja. Kann somit zahlen. Ja. Bei Face ID musst du jetzt in die Kamera lächeln. Ich jetzt eher Rückschritt statt Fortschritt. Ja. Ich glaube, das ist auch langsamer. Ich weiß nicht. Als ich das gesehen habe, fand ich das irgendwie persönlich langsamer. Gut, vielleicht. Gut, könnte ich jetzt nicht sagen, aber gut. Sache. Gut, und es gibt ja jetzt auch die ersten Hersteller, die es geschafft haben, den Fingerabdrucksensor ins Display zu integrieren. Okay, das ist immer noch langsam, nicht optimal, aber möglich ist es. Aber es funktioniert. Und da muss ich sagen, es ist zumindest ein interessanter Schritt. Ich will jetzt nicht sagen, ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich finde es durchaus interessant. Genau, aber wie ich halt Apple kenne, werden die ihr Face-ID bis aufs Blut verteidigen, weil Fehler eingestehen, Machen sie ja mit USB-C-Lader genauso, das drücken sie ja auch gnadenlos in den Markt. Ja, aber dann legt dem iPhone nur ein Kabel bei, welches man mit den neuen MacBooks nicht, also irgendwie, verstehst du, was ich meine, ne? Also ich habe mich im Apple Store, ich habe mir ein aktuelles MacBook angeguckt, da kam dann auch jemand, ob er mir helfen kann, habe ich gesagt, ja, bringt mir ein aktuelles MacBook mit einem normalen USB-Anschluss und ich kaufe die Hütte. Der mich an. Sagt, ja, ich sehe es nicht ein, meine ganze Kameratechnik wegzuschmeißen, beziehungsweise 20.000 Adapter mitzuschleppen. Ja. Weil euer Konzern meint, ein Produkt in den Markt drücken zu müssen, was definitiv doch nicht massentauglich ist. Du kannst ja nicht mal ein iPhone daran anschließen. Das ist ja das Traurige. Nicht mal das ist ja das Nächste. Und USB-C auf Lightning kommt erst noch, die Kabel. Ja. Also zumindest die offiziell Apple-zertifizierten Kabel kommen erst noch. Ich meine, dann hätte man von Apple seit entweder so konsequent sein müssen und sagen müssen, okay, Lightning ist jetzt unser neuer USB-Standard, was die dumme Entscheidung gewesen wäre. Oder man hätte gesagt, okay, wir lassen das mit Lightning jetzt. Also damals, als wir es rausgebracht haben, war es halt gut. Aber mittlerweile brauchen wir es nicht mehr. Wir haben den super USB-Typ-C-Standard und wir ab nächster Generation sind alle iPhones damit USB-Typ-C. Naja, also da muss ich sagen, ich bin kein Freund von USB. Weil man hat es zumindest zu meinem Empfinden einfach verkackt. Allerdings schon weit, weit vorher. Also ich schiebe da jetzt nicht Apple oder so den schwarzen Peter zu. Nee, aber ich meine, wenn Apple dann konsequent gewesen wäre, dann hätten sie auch die iPhones und iPads auf USB-Typ-C umstellen müssen. Hat man ja nicht. Kommt ja eventuell noch. Gut, was kann 10S und 10S Max? Das ist das, was früher die Plus-Modelle waren, halt jetzt einfach mal Max. Im Endeffekt, wenn du es so siehst, ein typisches S-Upgrade. Ja, natürlich. Einfach schneller, Kamera besser. Ja, natürlich, Apple spricht wieder, das beste iPhone, 80%. Ja cool, im Endeffekt ist es ja aus aktueller Sicht für dieses Jahr das beste iPhone auf dem Markt. Ja. Also lassen wir uns jetzt einfach mal auf dieses Niveau Apple Marketing herunter, muss man diese Ansicht einfach bestätigen. Genau, aber die sagen dann auch 80% schneller, bla bla bla bla bla bla bla. Das ist alles Bullshit. Also mag sein, aber wem fällt das auf? Also wenn jemand. Ein Nutzer garantiert nicht. Wenn jemand einen 10er hat. Warum wechseln? Nein. Selbst von meinem 6S sehe ich keinen Grund abzugraden, alleine wegen dem fehlenden Kopfhöreranschluss. Nein, dieser Adapter ist keine Alternative. Ja gut, vom 6S kann ich das irgendwie vielleicht noch nachvollziehen, weil die Kamera ist definitiv besser geworden. Auch die Geschwindigkeit ist definitiv besser geworden. Also ich muss sagen, mir reicht meine Kamera, ich bin geschwindigkeitstechnisch zufrieden. Sehe halt für mich kein Upgrade-Grund, sagen wir es mal so. Genau, aber das sieht man halt erst dann, wenn man es hat. Ach, und Wireless Charging können wir. Gut, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber auch das sagt man, solange man es halt noch nicht benutzt hat. Ne? Wenn du es einmal benutzt hast, dann möchtest du nicht mehr wieder zurückkommen. Habe ich probiert, es ist nicht mein Fall. Gut, da warten wir auch immer noch auf diese, wie heißt die, AirPower Mate oder so. Vor einem Jahr angekündigt, bis heute nichts gesehen. Genau, und das XS 10S Max, so, ist im Prinzip nur ein größeres 10S, soweit ich verstanden habe. Genau, einfach länger gezogen. Ich hatte es im Apple Store, hatte ich es auch in der Hand. Ich muss sagen, es ist einfach nur, was? Es ist einfach haptisch nicht mehr schön. Also es ist ja größer als das zum Beispiel 8 Plus. Genau, und ich muss sagen, die paar mehr Zeilen, die du jetzt auf dem größeren Display lesen kannst, die wären mir persönlich scheißegal. Wenn ich mir jetzt eins von beiden aussuchen müsste. Definitiv die kleinere Version würde es bei mir werden. Ja. Ja, also ich würde auch, wenn dann die kleinere Version, gut, da sind natürlich auch die teuersten iPhones aller Zeiten. Ab 1150 Euro geht's los. Für die kleinste Variante vom 10S. Nein, kann man machen, aber nicht. Da muss ich zum Beispiel wieder sagen, ich habe jetzt 32 GB, da komme ich super mit hin. Ja, aber trotzdem, ich meine 1150 Euro, das ist jetzt mal so. Ja, meint, das machen zu müssen, das er jetzt machen. Genau, ansonsten. Ja, gibt's noch das 10R? Das eigentlich ja noch nicht gibt. Demnächst. 10R. Ich glaube ab November oder so. Nicht schon ab Ende Oktober? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Das will ich jetzt wissen. Okay. Ich bin hier gerade passenderweise auf der Apple-Webseite. Auch. 26.10. Also vorbestellen kannst du ab 19. Oktober. Genau. Erhältlich ab dem 26. Und es ist größer als das 10S. Kleiner als das 10S Max. Hat nur eine Kamera hinten. Und ein LCD statt einem OLED-Display. Es ist eigentlich, wenn du es, denke ich, so sagen, ein 8er im 9 Gewand. Das war zumindest so mein Gedanke während der Kino. Ja, beziehungsweise das, was das 8S wäre, quasi ist das 10R. Weil das hat ja schon der neueste Chip vom, also die Technik innen drin ist ja die gleiche wie beim 10S. Nur halt ein bisschen Cutdown. Aber gut. Ich denke, wer damit leben kann, die Preise vom R habe ich jetzt allerdings nicht. Gut, das ab 8,49, das ist im Endeffekt wie ein 8er. Ja, aber das gibt's dann halt leider auch nur in einer Größe. 6,2 Zoll, meine ich. Wenn ich mich nicht täusche. Up to 50% faster. And Aluminium Case. 6,1. 6,1. Ach, okay, auch noch ein Unterschied, dass 10S ist mit Edelstahl, das 10R ist aus Aluminium, aber. Und es ist ungefähr so groß wie das iPhone 8 Plus. Bisschen kleiner. Und das finde ich halt schade, weil für mich wäre halt, würde halt ein iPhone in Frage kommen, welches quasi teuer ist wie das 10R, aber so groß wie das 10S. Das gibt's halt nicht. Gut, auf der anderen Seite, du hast einen 7er. Ja. Wo wäre für dich jetzt der Grund abzugraden? Ja, jetzt nicht, aber ich meine, wenn ich jetzt so in die Zukunft gucke, vielleicht nächstes Jahr oder so, und man geht den gleichen Weg. Dass man wieder zwei Premium-Geräte hat in zwei verschiedenen Größen und dann einmal das Einsteigergerät in einer Größe. Weiß nicht, ob mir das Würde ich so. jetzt einfach mal abwarten. Ja, aber wenn ich jetzt upgraden sollte, weil ich ein 6 hätte, zum Beispiel ein iPhone 6. Weil selbst das iPhone 6, mein Bruder hat das mit iOS 12, wunderbar läuft. Ja, aber ich meine, selbst wenn, dann würde ich jetzt nicht wissen, was für ein iPhone ich mir kaufen würde, weil die 10S sind zu teuer und das 10R wäre mir zu groß. Ja. Weiß Ich nicht. würd mir im Zweifelsfall einen Achter kaufen. Aber das ist auch wieder letztes Jahres Modell. Will man ja auch nicht haben. Ne? Also. Sagen wir mal so, ich mag das, ich sag mal, iPhone 6 Design. Und vor allem, es gibt Touch ID. Gibt Touch-ID. Exactly. Zu verachten. Ja, mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Vielleicht stellt Apple auch. Weil ich muss halt immer, wenn ich so zurückdenke an die Präsentation vom iPhone 5, dann gab es ja diese Werbung. Und dann, das Display geht von da bis da. Und dann hat man es halt gezeigt mit dem Daumen. Das reicht genau von da bis da. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Werbung erinnern kannst. Naja. Und dann Ich kam irgendein. Ja. hab Werbung wirklich so gut wie es geht bis heute. Genau, und dann kam irgendwann das iPhone 6. Und dann haben halt Leute sich beschwert, okay, für mich ein bisschen zu groß. Dann kam der Apple zusammen mit dem 6S, mit dem SE auf den Markt. Und da hat Tim Cook noch groß gesagt, oh, Leute wünschen sich ein kleineres iPhone. Ne, das 6er ist denen zu groß. Okay. Und jetzt sagt man, hier, bitteschön, neue iPhones, aber die sind alle groß. Ja. Das ist in der Tat ziemlich bescheuert. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Vielleicht kommen sie nächstes Jahr und sagen so, oh, wir haben verstanden, Leute wollen ein kleineres iPhone. Dann bringt man das SE2. Das sieht vielleicht aus wie ein iPhone 8. Maybe. Wäre, wenn du jetzt sogar was für dich kaufen würde, dann. Also ich weiß nicht, welche Richtung jetzt Apple mit den 10S und 10R gehen möchte. Also wirklich nicht. Ich erkenne dahinter keine tiefere Strategie. Sagen wir es mal so. Ich denke, sie wollen einfach neue Technik in den Markt drücken. Es ist im Endeffekt landen wir wieder bei dem USB-C-Beispiel von den zwei MacBooks. Ah, eine Sache, die ich vergessen habe zu sagen ist, die sind ja jetzt wohl Dual-SIM. Aber wieder mit so einer Apple-typischen Lösung. In China sind sie wohl richtig Dual-SIM. Also man kann zwei SIM-Karten sich kaufen, einlegen, passt, läuft. Im Rest der Welt geht das wohl so nicht. Sondern da muss man halt auf diese eSIM setzen. Also so, Apple-typisch ist die eSIM jetzt auch nicht, wie du stellst. Ja, das nicht, aber dass diese Lösung so blöd ist, das ist wieder Apple-typisch, weil die bauen ein iPhone für die ganze Welt, quasi. Und die Hardware ist die gleiche. Das heißt, man könnte das Modell für Europa genauso machen wie das Modell für China. Man macht das aber nicht. Sondern man sagt, okay, wir setzen auf die eSIM, obwohl man auch sagen könnte, okay, wir nehmen zwei physische SIMs einfach. Ich sehe da jetzt bei den Providern eher das Problem, damit die versuchen, über eSIM zusätzlich den Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, aber welcher Provider in Deutschland kann eSIMs? Alle drei. Auch über die Reseller? Ach so, Reseller, keine Ahnung. Ja, eben. Weil ich meine, wer hat. Aber Reseller betrifft mich jetzt nicht. Ja, also ich weiß, die Deutsche Telekom kann das. Vodafone kann das auch. Bei O2 bin ich mir nicht so sicher. O2 kann's. Hans? Aber die Apple Watch Cellular funktioniert, glaube ich, nicht mit O2, ne? Irgendwie sowas. Ach, naja. Mal gucken. Auf jeden Fall kann man sagen, die teuersten iPhones, die besten iPhones, klar. Und die größten iPhones. Wären wahrscheinlich so drei Schlagworte, die mir dazu einfallen würden. Also, wie gesagt, ich hatte zumindest das XS und das XS Max im Apple Store in der Hand. Ich muss sagen, also, größentechnisch, wenn überhaupt ein normales XS, aber das Max, nee. Nee. Werd nicht mit warm. Das 10R wird ja auch minimal kleiner sein. Also es wird ja auch diese. Das kommt ja noch dazu. Ah, ja, ich weiß nicht. Gut, Deswegen sage ich behalte mein 6S bis die Genius Bow und scheiße dazu auf die Art. aha. Ja, vielleicht. Naja, mal gucken, was halt nächstes Jahr kommt. Wir wissen es halt immer noch nicht. Vielleicht merkt Apple irgendwann, wobei die merken das nicht. Die werden wahrscheinlich wieder Verkaufsrekord nach Verkaufsrekord aufstellen. Auf jeden Fall. Wobei, was ich mitbekommen habe, ist, dass sich das 10S im Moment eher schleppend verkauft. Was wieder Muss ich mehrere. sagen, habe ich überhaupt nicht verfolgt. Doch, doch. Weil Was? Kaufszahlen, ja, schön und gut, kann ich mir nichts von kaufen, so auf die Art. Weil das zeigt halt, wie erfolgreich oder wie nicht erfolgreich etwas ist. Ich kann mir da halt so zwei, drei Gründe vorstellen. Grund Nummer eins ist der Preis. Nicht jeder ist bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen. Viele Ja. Leute warten vielleicht, dass es das, dass bei Mediamarkt oder bei Saturn irgendwie wieder Aktionen gibt. Und wenn es nur 100 € sind, die man dadurch spart, dann ist das schon etwas. Der zweite Grund ist, die Leute sind mit ihren alten iPhones noch zufrieden. Ja, bei mir Und genauso. Ich sehe, wie gesagt, keinen Grund da zu wechseln. ja, den einzigen Grund, den ich persönlich sehen würde, ist, dass die Akkulaufzeit mittlerweile schon nachlässt. Aber den kann man ja wechseln. Also. Wollte es gerade sagen, ich habe einen neuen Akku drin, wenn auch keinen originalen, weil Apple hat mich, naja, ich will nicht sagen verarscht, aber sie haben mich verarscht. Aber man, theoretisch gäbe es diese Option und ist auch nicht so teuer. Ich glaube 50 €. 29 € bis Ende des Jahres. Ah ja, okay. Ansonsten 50 €. Beides Preise, wo man sagen könnte, okay, verglichen mit einem 1150 € iPhone ist das nichts. Was kostet die Welt? Genau. Und der dritte Grund, den ich sehe, ist halt, dass die Leute auf das iPhone XR warten. Weil das XR einfach das iPhone quasi ist für die Masse. Wird sich zeigen müssen. Ja. Genau. Werden wir sehen. Vielleicht werden wir irgendwann später nochmal darüber reden. Ich weiß es nicht. Ich denke mal eher nicht. Ich denke mal eher, wenn. Naja, vielleicht, wenn die ersten 10R-Berichte noch. Aber das wird ja noch ein Stück dauern. Ein paar Tage zumindest. Gut. Ich denke mal, damit hätten wir die 13. Folge. Und damit beenden wir die 13. Folge jetzt hier an dieser Stelle. Wir sind bei knapp einer Stunde geblieben. Was, denke ich mal, keine schlechte Quote ist. Ich wollte es gerade sagen, ich denke, mit einer Stunde ist es immer gut. Bitte. Genau. Wir hatten drei spannende Themen. Windows 10, Super Micro, neue iPhones. Wenn es euch gefallen hat, herunterladen, abonnieren, euren Lieblingspodcatcher, TuneIn. Und vor allem weitersagen. Weitersagen, ja. Herunterladen, auf CD brennen. Habe ich gehört, machen manche noch. Finde ich immer wieder lustig, weil ich dann so rüber gucke und denke, ja, du hast nicht mehr ein optisches Laufwerk in deinem Rechner. Ich hab noch. Nee. Ich hab den Platz für SSDs genutzt, das war mir dann erschien mir sinnvoller. Ja. Gut. Ja, ansonsten halt. Über Chromecast irgendwie streamen oder so. Alles möglich. TuneIn. Direkt auf archive.org. Herunterladen. Macht, was ihr wollt. Macht fast, was ihr wollt. Weil auf irgendwelchen Model-Seiten möchte ich meine Stimme jetzt nicht hören. Oder auf Nazi-Seiten auch nicht. Gut. Vielleicht findest du dich ja in so einem Raubkopierer-Forum demnächst wieder. Ja, okay, das ist jetzt für mich. Naja, wobei, kommt drauf an, was jetzt. Also ich meine, wenn jemand jetzt mich herunterlädt und woanders wieder hochlädt, dann sehe ich da jetzt nicht das Problem, solange die Aufnahme als Ganzes bleibt, ne? Ja. Genau. Und nicht kommerziell. Das mögen wir auch nicht. Wenn jemand noch mit uns Geld verdient und wir nicht. Wenn überhaupt, verdiene ich mit mir selber Geld. Well. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.